Ausländische Persönlichkeiten schätzen den großen Genossen Kim Il-sung hoch, der sich unvergängliche Verdienste um das Vaterland, die Revolution und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben hatte. Die Vorsitzende der Partei für Frieden und Einheit Russlands, der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns und der stellvertretende Generalsekretär der Islamischen Vereinigungspartei Irans meinten, dass Genosse Kim Il-sung Gründer der TVJK und hervorragender Staatspolitiker sei und würdigten seine unvergänglichen Verdienste um die Freiheit und das Glück des Volkes, die Vereinigung des Landes und den Sieg der Sache zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt. Der Vorsitzende des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees sagte, dass Kim Il-sung mit Großherzigkeit und edlem internationalen Pflichtgefühl den afrikanischen Ländern beim Kampf für die nationale Befreiung und gegen den Imperialismus und beim Aufbau einer neuen Gesellschaft aktiv geholfen habe. Der Leiter der deutschen Gruppe zum Studium der koreanischen Kultur betonte, der Präsident Kim Il-sung, der bis zum letzten Augenblick seines Lebens für das Vaterland und Volk und den siegreichen Fortschritt des sozialistischen Werkes energisch gearbeitet habe, lebe im Herzen der Koreaner und der progressiven Menschen als die Sonne ewig fort.